fick dein Modebewusstsein. Hände schütteln, ich greif deinen Arm und baller dir den goldenen Schuss rein. Wenn du Liebestracks für deine Stampe rappst, bin ich richtig fies und nehme dir Kolle-Fan die Hanteln weg. Ich zerr dich an deinem Septum durch die Straße, denn ich hab mit Emo-MCs einfach kein Erbarmen. Ich ritz dir die Arme auf und pumpe dabei laut La Fee. Jetzt weißt du, mich zu fronten war ein großer Fehler. Rap ist nicht freundlich, sag, was redet denn ihr Transen? Rap bedeutet Hass, aber ihr habt es nicht verstanden. Du gehst gerne tanzen in deinem figurbetonten Outfit, und wenn du Schwänze lutscht, siehst du daran, dass du grad blau bist. Ich rappe nicht wie der und der, ich rappe so wie ich Bock hab, von mir bekommst du keine Props, bestenfalls ein Stichopfer, yeah. Wieso rappst du hohnen Haufen? Scheiße, ich bin broke und du die Zielgruppe von Brokeback Mountain.